Die Rettungspolitik und das Grundgesetz. Ich bin kein Jurist, hatte aber in meinem Berufsleben viel mit Juristen zu tun und habe daraus nachhaltige Eindrücke empfangen. Einer der nachhaltigsten wurde mir im Herbst 1988 zuteil. Ich war damals im Bundesministerium der Finanzen Leiter des Referats Finanzfragen des Verkehrs, Verkehrsbeteiligungen und damit unter anderem für das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, GVFG, zuständig. Dieses Gesetz regelte die Beteiligung des Bundes an Verkehrsinvestitionen der Gemeinden. Es gab ebenso wie die anderen im Grundgesetz geregelten Gemeinschaftsaufgaben bei den konkreten Ausführungsgesetzen immer wieder Anlass zu verfassungsrechtlichen Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern, die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre stark zugenommen hatten. Mir wurde die Logik nicht klar, nach der unsere Verfassungsrechtler im Hause wie auch das Bundesverfassungsgericht, BVG, sich bei solchen Fragen positionierten. Und dazu befragte ich den zuständigen Leiter des Verfassungsreferats, Ministerialrat Schäfer, im Verlauf eines gemeinsamen Spaziergangs am Rhein. Ich fragte also: Sagen Sie mal, Herr Schäfer, nach welchen Maßstäben bilden Sie eigentlich Ihr Urteil, wenn Sie so eine verfassungsrechtliche Stellungnahme schreiben? Tja, antwortete er, ich überlege mir, wie das BVG voraussichtlich entscheiden wird. Und nach welchen Maßstäben bildet das BVG sein Urteil? Die gucken auf den Bundesrat. Was heißt das? Ganz einfach. Ist der Bundesrat bei knapper Mehrheit gespalten, dann ist die angestrebte Gesetzesänderung wahrscheinlich verfassungswidrig. Ist aber der Bundesrat mit breiter Mehrheit für die Gesetzesänderung, dann ist sie wahrscheinlich verfassungsgemäß. Ich war platt. Beim BVG entschied offenbar nicht die tiefere Einsicht esoterischer Verfassungsexperten, sondern der machtpolitisch orientierte, gesunde Menschenverstand. Damals erkannte ich, niemals würde sich das BVG gegen eine breite politische Strömung stellen. Und so war es ja auch bei den verschiedenen Urteilen rund um den Euro. Bereits bei dem grundlegenden Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 hatte das BVG den Primat der Politik gegenüber der Verfassung betont. Hiermit wird indes keine verfassungsrechtliche, sondern eine politische Frage aufgeworfen. Die Währungsunion ohne eine gleichzeitige oder unmittelbar nachfolgende politische Union ins Werk zu setzen, ist eine politische Entscheidung, die von den dazu berufenen Organen politisch zu verantworten ist. Stellt sich heraus, dass die gewollte Währungsunion ohne eine noch nicht gewollte politische Union nicht zu verwirklichen ist, bedarf es einer erneuten politischen Entscheidung, wie weiter vorgegangen werden soll. Bei der Klage gegen den Euro-Stabilisierungsmechanismus argumentierte Dieter Mursvik im Mai 2010 als Prozessvertreter des Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler aus meiner Sicht sehr schlüssig: Der Verstoß gegen das Bailout-Verbot durch den Euro-Stabilisierungsmechanismus ist nicht eine einmalige, sozusagen punktuelle Vertragsverletzung. Vielmehr wird die rechtliche Konzeption, die der Vertrag zur Sicherung der Geldwertstabilität des Euro enthält, durch die in ihrem Zusammenhang zu betrachtenden verschiedenen Rettungspakete, mit denen die Europäische Union und die Euro-Mitgliedstaaten das Bailout-Verbot aushebeln, dauerhaft zerstört und durch eine völlig andere Konzeption, eine Haftungs- und Transfergemeinschaft, ersetzt. Was mit dem Euro-Stabilisierungsmechanismus im Kontext mit der zuvor beschlossenen Griechenland-Hilfe geschieht, ist eine de facto Änderung der Grundkonzeption der vertraglichen Regeln zur Sicherung der Stabilität des Euro. Man kann politisch darüber streiten, ob eine solche Abkehr von der bisherigen Konzeption sinnvoll ist oder nicht. Rechtlich jedenfalls ist ein so fundamentaler Konzeptionswechsel nur durch eine förmliche Änderung des Vertrages möglich. Die Zustimmungsgesetze zum Vertrag von Maastricht und den Folgeverträgen bieten für einen so fundamentalen Konzeptionswechsel keine Grundlage. Diesem Kernargument entzog sich das BVG, indem es urteilte: Soweit der Beschwerdeführer auch eine außervertragliche Änderung der Konzeption zur Sicherung der Preisstabilität des Euro rügt, ist seine Verfassungsbeschwerde unzulässig. Der Beschwerdeführer hat nicht hinreichend substanziiert dargelegt, inwieweit innerstaatliche Anforderungen an die besondere Verantwortung deutscher gesetzgebender Körperschaften im europäischen Integrationsprozess nicht gewahrt sein könnten. Insbesondere bedarf es keiner Entscheidung darüber, wann Maßnahmen der deutschen öffentlichen Gewalt, die außervertraglich auf das primäre Unionsrecht einwirken bzw. dieses materiell oder institutionell ergänzen, im Verfahren der Verfassungsbeschwerde einem Zustimmungsgesetz zu völkerrechtlichen Verträgen entsprechend angefochten werden können.